Lucifer. ADL. Orange, Blau, Gelb, Rot. War das gut? War das gut? Bin ich jetzt behindert? Bin ich behindert? Ja. Sie sind äußerst behindert. Bye. sind die feinsten Esserkeks.